1. Hort die Botschaft, die Jahwehen Uch Richtet, Angehorigen des Hauses Israel. 2. So spricht Jahweh, Übernehmt nicht die Lebensweise der fremden Volke und lasst Uch nicht von Himmelserscheinungen erschrecken, obwohl dies Nationen sich darver fürchten. 3. Denn die religiosen Brosch dieser Volke sind bedeutungslos, ihr Götzen sind lediglich Holzstück aus dem Wald, die von Handwerken mit Werkzeugen bearbeitet werden. 4. Man versiert mit Silber und Golden befestigt anschließend mit Hammer und Nageln, damit stabilstehen und nicht umfallen. 5. Dies Götzen gleichen Vogelschuschen in einem Gurkenfeld, nicht sprechen können, man muss trägen, weil unfähig sind zu gehen. Fürchtet euch also nicht vor ihnen, denn können weder Schaden anrichten noch Guts bewirken. 6. Es gibt niemanden, der dir gleicht, Jahweh, du bist erhaben, und dein Name ist aufgrund deiner Gewaltigen Macht ruhmreich. 7. Wer sollte dich nicht fürchten, du König der Volke? Dir Geburt dies erfurcht, denn unter allen Weisen der Nationen und in all ihren Reichen existiert kein Gott wie du 8. Als sind gleichermaßen toricht und unverstandig, die Lehre, die von ihren Holzern und Götzen erhalten, wollig wertlos ist. 9. Dies Götzen bestehen aus gehammertem Silber aus Tarsis und Gold aus Uffers, gefertig von Kunstlern und Goldschmieden, Trajan gewander aus Blauem und Rotem Purpur, die vollständig von Experten hergestellt werden. 10. Jahweh Hingegen ist der wahrhaftige Gott, ist der lebendige Gott und der Uige König, vor dessen Zorn die Erde bebt und dessen Unmut die Volke nicht standhalten können. 11. Sagt ihnen Folgens, die Götter, die weder den Himmel noch die Erde erschaffen haben, werden von der Erde und unter dem Himmel verschwinden. 12. Bis dies, der die Erde durch sein Kraft erschaffen, die Welt durch sein Weisheit gegründet und den Himmel durch sein Einsicht ausgespannt hat. 13. Wenn sein Stimm erhebt, sammeln sich die Wassermassen am Himmel, last Wolken vom Horizont aufsteigen, zu Blitz für den Regen und last den Wind aus seinen Kammern herverbrechen. 14. Angesichts dessen steht jeder Mensch fassungslos und unverstandnis da, jeder Goldschmied wird durch sein eigen Standbild beschamt, da sein gegossenen Figuren Betrug sind und keinen Lebensatem besitzen. 15. Sind wollig wertlos und ein Werk, das nur spot verdient, wenn die Zeit ihrer Bestrafung kommt, werden vernichtet werden. 16. Dr. Gott Jacobs ist nicht wie dies Götzen, denn ist der Schöpfer des gesamten Universums, Israel ist das Volk, das sein besonderes Eigentum darstellt, und sein Name lautet Jahweh der Heerscharen. 17. Packt your Habseligkeiten zusammen und verlasst das Land, Bewohner, die unter der Belagerung leidet. 18. Denn Jahweh verkündet, Diocese Mal Word ICH die Bewohner des Lands mit Gewalt vertrieben und in groß Bedrängnis bringen, damit die Konsequenzen ihres Handeln spüren. 19. We hear mir wegen minds leads, die Wund, die mir Zugfut Word, ist unheilbar. Denik dacht ICH, das ICH dicen Schmerz ertragen must, das mein Schicksal ist. 20. Mein Zelt ist zerstört und el Seil sind gerissen, mein Kinder haben mich verlassen und sind nicht mehr da, so dass niemand mehr hilft, mein Unterkunft wieder aufzubauen. 21. Die Anführer des Volks haben unverstandig gehandelt und nicht nach Jahweh gefragt, die Schalb hatten keinen Erfolg, und ihr gesamte Herd wird zerstreut. 22. Hort doch, ein gewaltiges Jettos nahet sich dem Norden die Stadt die Judas in ein Wust zu verwandeln, deine Nokschakalen als Wohnort dient. 23. ICH erkennen, Jahweh, das der Lebensweg eins Menschen nicht in seiner eigenen Marktstaten das niemand in der Lage ist, sein Schreit selbst standig zum Ziel zu lenken. 24. Korrigier mich daher, Jahweh. Aber Tuesday dies mit gerechtig Keat und nicht in deinem Zorn, damit du mich nicht wollig vernichtest. 25. Richte deinen Zorn statt dessen gegen die Nationen, die dich nicht anerkennen und gegen die Volke, die deinen Namen nicht anrufen, denn haben das Volk Jacob verschlungen und sein Land verwüstet.